Die Herren des Präsidenten sind durch das Vertrauen des Führers, des Herrn Reichsstatthalters, zum Leiter der preußischen Regierung berufen. Ihre innere Verbundenheit zum Preußentum, Ihre hervorragende Stellung als Kämpfer im Heere Adolf Hitlers, Ihre nimmer müde, treue Arbeitskraft und Ihr klarer Blick haben Ihnen die Herzen des deutschen Volkes in Preußen erobert, die Sie sich unabhängig hiervon erkämpft haben, durch die Straße und Martier mit einem Wort preußische Art, mit der Sie unter Betonung Ihrer eigenen Verantwortung für das, was Sie in unterstellten Beamten tun, für die Festigung des Staates der nationalen Erhebung geleistet haben. Das deutsche Volk aller Berufsstände in Preußen und wir als die Männer und Frauen des Vertrauens des Volkes freuen uns, dass der Herr Reichsstatthalter Sie zum Ministerpräsidenten des größten deutschen Landes ernannt hat. Und werden Ihnen auf dem Wege und in den Kämpfen folgen, die Sie, Herr Ministerpräsident, zum Zwecke der Errichtung eines Staates der Ehre, Freiheit und Gerechtigkeit zu bescheiden, für nötig zu finden. Als Präsident des Deutschen Landtages bitte ich Sie, Herr Ministerpräsident, das Wort zu den Ausführungen zu nehmen, die Sie an den Landtag und damit an das deutsche Volk in Preußen zu richten gedenken und die uns die Richtsätze kundgeben sollen, nachdem Sie als Beauftragte des Herrn Reichsstatthalters den Staat wählen des Großen, seiner Aufgabe innerhalb eines freien, stolzen deutschen Reiches gerecht werden lassen wollen. Der Herr Ministerpräsident hat das Wort. Das wichtigste Gesetz, das die Reichsregierung verkündet hat, ist das Gleichschaltungsgesetz und im Weiteren verfolgt die Einsetzung der Reichsstatthalter. Mit diesen Gesetzen wurde eine jahrhundertlange Entwicklung im Sinne der Festigung und Einigung der deutschen Stämme und des deutschen Reiches glücklich abgeschlossen. Der weitschauende Blick des Führers und Staatsmannes Adolf Hitler hat hier das richtig erkannt und mit seinem unbeugsamen Willen durchgeführt. Der Dualismus Preußenreich, der seit den unglückseligen Novembertagen 1918 mit zur Zerreißung Deutschlands und zur Schwächung der deutschen Reichspolitik und damit auch wiederum zur Verminderung der preußischen Belange beigetragen hat, ist überall und endgültig beseitigt. Preußen ist in seine alte Mission und seine ruhmreiche Tradition, der Grund- und Eckpfeiler Deutschlands zu sein, zurückgeführt worden. So wie aus der Mark Brandenburg ein Preußen entstand, so war aus einem Preußen Deutschland geworden. Nicht im Gegensatz, sondern nur in der Zusammenfassung von Preußen und Reich kann Großes erblühen. Wie notwendig gerade die Gleichschaltung Preußens mit dem Reich ist, wie diese Gleichschaltung überhaupt erst für das Reich die Basis der Entwicklung abgibt, erhält schon allein aus dem Umstand, dass der Herr Reichskanzler gleichzeitig der preußische Reichsstatthalter ist. Das Gedankengut unseres Reichskanzlers und Führers Adolf Hitler ist somit auch die Basis für die preußische Regierung geworden. Hieraus folgt, dass Preußen seine Politik in Zukunft im engsten Einvernehmen mit dem Reich und nach den Richtlinien seines Kanzlers führen wird.